Herzlich willkommen hier zu den Heilungsräumen im Glory Life Zentrum. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich auch natürlich ganz besonders über jeden, der zum ersten Mal hier bei uns in den Heilungsräumen ist oder überhaupt bei Glory Life. Wer ist denn zum allerersten Mal überhaupt bei Glory Life heute Nachmittag? Darf ich mal kurz sehen? Okay, herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Wer ist zum ersten Mal in den Heilungsräumen? Ja, die meisten wahrscheinlich, ja. Weil wenn du mal da warst, bist geheilt, dann musst du nicht mehr kommen. Aber manche kommen trotzdem wieder, weil es nochmal was anderes gibt, aber das ist auch in Ordnung. Genau. Ja, wir sind hier in den Heilungsräumen. Das sind drei Räume. Das hier ist der Heilungsraum 1. Das ist ein Konzept, das geht zurück auf John G. Lake. Das war ein Heilungsevangelist, ein Amerikaner in Anfang des 20. Jahrhunderts, der in Spokane, Washington diese Heilungsräume das erste Mal gemacht hat. Und er hat tatsächlich erlebt, dass innerhalb von wenigen Jahren über 100.000 Heilungen passiert sind. Und das amerikanische Gesundheitsministerium hat damals Spokane, Washington zur gesündesten Stadt Amerikas erklärt, nachdem er da einige Jahre tätig war. Also mit enormen Auswirkungen. Das hat sich auf der ganzen Welt verbreitet. Und wir machen das jetzt auch schon seit um die 10 Jahren, diese Heilungsräume hier im Glory Life Zentrum. Und wir erleben einfach wirklich gewaltige Sachen, die passieren. Wunder, die passieren. Gerade jetzt vor ein paar Tagen habe ich ein Zeugnis bekommen von jemand, die war vor 2 Jahren in den Heilungsräumen hier bei uns und sie schreibt hier vom 28. März, ich war vor knapp 2 Jahren bei Glory Life in den Heilungsräumen. Dort wurde für Befreiung von Allergie und Heuschnupfen gebetet. Seitdem bin ich frei von jeglicher Allergie, Juckreiz und Heuschnupfen. Selbst Mückenstiche jucken nicht mehr. Preis den Herrn. Dachte ich, okay, das, so weit bin ich noch nicht, dass bei mir die Mückenstiche nicht jucken, aber preis den Herrn, das ist doch wunderbar. Ne? Vor 2 Jahren in den Heilungsräumen und jetzt dieses Zeugnis. Und genauso auch außerhalb der Heilungsräume natürlich erleben wir hier bei Glory Life kontinuierlich einen Strom von wirklich von Wundern, von Heilungen. Die letzten 15 Jahre, so können wir sagen, erleben wir das wirklich buchstäblich die unheilbar Kranken, also medizinisch unheilbar Kranken, gesund werden, Krebskranke. Jetzt kürzlich hatten wir wieder einen Mann, für den jemand aus einem unserer Gloryhäuser gebetet hat, der hatte Knochenkrebs. Gott hat ihn komplett geheilt. Ja, wir haben Leute, die von den Ärzten aufgegeben wurden, medizinisch nur noch kurze Zeit zu leben hatten, ja, sind geheilt worden. Ja. Hier der Christian, der nachher noch lernt, das ist ein Beispiel. Ihm haben die Ärzte noch ein halbes Jahr zu leben gegeben und das ist jetzt 7 Jahre her. Und ihr seht, er ist fitter als je zuvor. Preis den Herrn. Halleluja. Also Gott ist am Wirken und es hängt damit zusammen, dass wir ganz schlicht und einfach das Evangelium von Jesus Christus glauben. Es ist keine besondere Magie dahinter oder irgendwas. Es ist auch nicht hier irgendwas Esoterisches oder irgendwas, sondern wir glauben schlicht und einfach dem einfachen, klaren Evangelium, so wie es in der Bibel offenbart ist. Und die Offenbarung des Evangeliums sagt uns und lehrt uns, dass Jesus tatsächlich vor 2000 Jahren als Sohn Gottes, ja, er war Gott, aber er wurde Mensch, er kam auf diese Erde als Sohn Gottes und er hat stellvertretend für uns den Preis für unsere Sünde bezahlt und damit auch für alles, was in der Sünde eingeschlossen ist oder was eine Folge ist letztendlich der Sünde und dazu gehört auch Krankheit. Ja. Und er hat den Preis dafür bezahlt, dass wir, die wir außerhalb der Herrlichkeit Gottes waren als Menschen. Ja, im Paradies war ja die Menschheit in der Herrlichkeit Gottes. Ja, dann kam der Sündenfall, wer die Geschichte kennt, ja, weiß es. Kam der Sündenfall, der Mensch wurde aus dem Paradies vertrieben, außerhalb der Herrlichkeit Gottes. Aber Jesus kam, um uns wieder hineinzuführen in die Herrlichkeit Gottes. Ja, ja, ich sage es immer so gern so, das Evangelium ist zusammengefasst, bedeutet einfach, Jesus, der Sohn Gottes in der Herrlichkeit des Vaters, wurde ein Menschensohn außerhalb der Herrlichkeit des Vaters, damit wir, die wir Menschensöhne waren außerhalb der Herrlichkeit des Vaters, zu Gottes Söhnen würden in der Herrlichkeit des Vaters. Und das glauben wir hier bei Glory Life. Deswegen heißen wir übrigens auch Glory Life Zentrum. Wer sich das gefragt hat, das hat nichts damit zu tun, dass wir von Amerika kommen oder so. Ich komme nicht aus Amerika, ich komme aus Stuttgart. Ja, sondern es ist einfach die Übersetzung von Herrlichkeitsleben. Und es klingt einfach besser als Herrlichkeitsleben, muss man zugeben, auf Englisch. Deswegen haben wir es Glory Life genannt. Aber es ist Herrlichkeitsleben. Wir glauben einfach dem Evangelium. Jesus hat den Preis dafür bezahlt, damit der Weg für uns in die Herrlichkeit Gottes wieder frei ist. Ja. Johannes 17, 22 hat Jesus gesagt, bevor er sein Erlösungswerk vollbracht hat am Kreuz, er hat gesagt, Vater, dieselbe Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Ja. Und das ist schon krass, wenn man sich das vorstellt. Ja. Dieselbe Herrlichkeit, die Jesus beim Vater hatte und jetzt wieder hat im Himmel, die hat er uns, also denen, die dem Evangelium glauben, gegeben. Ja. Das heißt, wo wir dem Evangelium glauben, ist die automatische Folge, dass sich die Herrlichkeit Gottes freisetzt. Zum Beispiel hier in den Heilungsräumen setzt sich die Herrlichkeit Gottes frei. Hier in dem ganzen Gebäude, seitdem das Gebäude steht, seit 5 Jahren, oder jetzt schon 5,5 Jahre, ja, setzen wir permanent die Herrlichkeit Gottes hier in diesem Gebäude frei. Das heißt, alles ist schon durchdrungen, auch von dieser Substanz der Herrlichkeit Gottes, in der sich letztendlich Krankheit nicht halten kann. Ja? Weil, ich meine, du musst dir nur mal kurz überlegen, wenn du dir vorstellst, du kommst in den Himmel und bist krank, wie lang bist du im Himmel krank? Ja. Wie lang, wenn du belastet bist, ja, Nöte auf deiner Seele hast, vielleicht sogar dämonische Dinge in deinem Leben sind und du kommst in den Himmel, was glaubst du, wie lang kann sich das halten? Nicht einen Moment. Ja, und jetzt sagt Jesus, hey, betet ihr nun so, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Amen. Wie im Himmel die Herrlichkeit, wie im Himmel, so die Herrlichkeit hier auf der Erde. Das heißt, die Herrlichkeit Gottes setzt sich hier auf der Erde frei, wenn wir im Glauben das ergreifen, was Jesus für uns getan hat. Er hat uns so gelehrt zu beten, nicht damit wir irgendein Gebet haben, das wir so runterspulen können, einfach ohne, dass wir überhaupt wissen, was wir da beten. Ja, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Ja, bete 5 Vater unser und dann, was weiß ich, ist deine Sünde vergeben oder keine Ahnung, gibt es da so Traditionen. Ja, aber das ist es nicht. Ja, es geht nicht darum, dass wir irgendwas runterbeten, sondern es geht darum, dass Jesus will uns bewusst machen, hey, wir haben als Kinder Gottes, wenn wir an Jesus glauben, wenn wir dem Evangelium glauben, dann haben wir tatsächlich die Vollmacht bekommen, die Herrlichkeit Gottes und damit den Himmel hier auf der Erde freizusetzen. Das ist das Wort Gottes. Ja. Und das ist das, was wir hier bei Glory Life praktizieren. Nicht nur Glory Life praktiziert ist, das sage ich damit nicht, es gibt auch andere Gemeinden, die das praktizieren, aber es ist eben entscheidend, dass wir das praktizieren. Es ist entscheidend, dass wir nicht nur an eine Religion glauben, dass wir nicht nur daran glauben, dass Jesus gelebt hat vor 2000 Jahren und gekreuzigt wurde und dann auch noch auferstanden ist. Es ist nicht nur wichtig, dass wir daran glauben, sondern es ist wichtig, dass wir dieser Realität glauben. Es ist wichtig, dass wir glauben, dass die Auswirkungen davon uns gehören. Ja. Ja, so Psalm 100, 103 ist eine wunderbare Kurzzusammenfassung, also die ersten Verse von Psalm 103 ist eine wunderbare Kurzzusammenfassung eigentlich dessen, was uns im Evangelium alles zuteil geworden ist. Ja. Ich lese es gerade mal euch vor zur Ermutigung, ja, wo David betet und sagt, preise den Herrn meine Seele und all mein Inneres seinen heiligen Namen. Preise den Herrn meine Seele und vergiss nicht alle seine Wohltaten. Und jetzt kommen die Wohltaten. Und das sind alles Wohltaten, die durch Jesus Christus am Kreuz für uns erworben wurden. Das ist noch prophetisch von David im Alten Testament, im Alten Bund hat er das prophetisch gesehen, ja, was Jesus für uns dann vollbracht hat. Und es ist folgendes, er sagt zuerst, der da vergibt alle deine Sünde. Ja. Das ist schon mal gigantisch und das ist die Voraussetzung für alles andere, das ist die Grundlage. Ja. Weil die Bibel sagt, auch von Natur aus sind wir Menschen alle Sünder. Ja. Das heißt, von Natur aus, Paulus sagt in Römer 3, 23, er sagt, wir waren alle getrennt von der Herrlichkeit Gottes von Natur aus. Niemand, weißt du, egal, selbst wie christlich du auch aufgewachsen sein magst, ja, von Natur aus, einfach so, wie du auf die Welt gekommen bist, bist du erstmal kein Kind Gottes, sondern du bist ein Geschöpf Gottes, du bist geschaffen nach dem Ebenbild Gottes, aber du gehörst zur gefallenen Schöpfung, die von Gott getrennt ist. Diese Trennung muss erst aufgehoben werden, musste erst aufgehoben werden und sie wurde aufgehoben durch das, was Jesus Christus getan hat vor 2000 Jahren. Er nahm am Kreuz unsere Sünde mit sich. Er trug unsere Schuld auf sich. Und indem er auferstand aus den Toten, mit dieser ganzen Sündenlast, die auf ihm lag, unsere Sündenlast, als er auferstand aus den Toten, wurde die Macht der Sünde auch in unserem Leben besiegt. Ja. Das heißt, die Trennung von Gott wurde aufgehoben. Ja, Jesus rief ja, ihr kennt es, am Kreuz rief er, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus wurde vom Vater getrennt für einen Moment. Ja. damit unsere Trennung vom Vater ein für alle Mal aufgehoben werden kann. Ja. Das ist das Evangelium. Und deswegen sagt, oder kann Johannes überhaupt sagen, in Johannes 1, Vers 12, er sagt, so viele aber Jesus aufnahmen, denen gab er die Macht, Kinder Gottes zu sein. Ja. Ich weiß nicht, wie es mit dir ist, ich weiß nicht, wie es mit jedem von uns hier heute ist, ob du schon in dieser Gewissheit lebst, ob du schon diese Gewissheit hast, dass du ein Kind Gottes bist. Ja, wenn du das noch nicht hast, dann möchte ich dich einfach gerade jetzt einladen, auch bevor wir weiter auch für Heilung beten, möchte ich dich einladen, wirklich sicherzustellen, dass du ein Kind Gottes bist. Du sagst, ja, wie geht es? Wie kann ich sicherstellen? Woher kann ich wissen, dass ich ein Kind Gottes bin? Ganz einfach. Du nimmst Jesus auf, ganz bewusst. Du sagst, Herr Jesus, komm du in mein Herz hinein. Herr Jesus, sei du der Herr meines Lebens und vergib du mir alle meine Schuld und Sünde. Danke, dass du es für mich am Kreuz getragen hast. Ich nehme dein Blut, das du vergossen hast, für mich in Anspruch und ich werde gereinigt. Und in dem Moment, wo du das mit deinem Mund bekennst und mit deinem Herzen aufnimmst, in dem Moment gibt er dir die Macht, ein Kind Gottes zu sein. In dem Moment kommt der Heilige Geist und er macht dich zu einem Kind Gottes. Die Bibel nennt es, wir werden von Neuem geboren. Johannes 3, Vers 3 sagt Jesus, ihr müsst von Neuem geboren werden. Unbedingt, jeder. Und wenn du heute Nachmittag hier bist und du bist noch nicht sicher, ob du von Neuem geboren bist, dann können wir gerade jetzt Folgendes tun. Ich würde einfach gerade jetzt an der Stelle ein Gebet beten. Und du kannst es einfach mir nachbeten und mit diesem Gebet kannst du Jesus in deinem Herzen aufnehmen. Du machst dich damit eins mit diesem Gebet. Du sagst Ja zu ihm, du nimmst ihn auf in deinem Herzen und dann werde ich einfach dir zusprechen und für dich beten, dass der Heilige Geist in dein Leben kommt und dass er dein Leben durch Jesus neu macht, ja, dass du von Neuem geboren wirst. Okay? Wer von euch ist hier heute Nachmittag, der sagt, okay, Pastor Georg, da bete da für mich und bete da mit mir. Strecke mal kurz deine Hand aus. Okay, super, wunderbar. Okay, pass mal auf, machen wir Folgendes. Ist es okay für euch, dass wir einfach Folgendes machen? Weil es ist einfach ein Bekenntnis vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Ja, dass ihr vielleicht hier gerade jetzt eure Hand gehoben habt, dass ihr mal kurz aufsteht, okay? Einfach kurz aufstehen, weil ich möchte einfach gern mit euch beten. Und es ist einfach gut, wenn wir das auch so richtig bezeugen, auch vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Dass du einfach kurz aufstehst und wir alle anderen machen sich einfach eins mit euch und wir beten einfach zusammen und ich spreche einfach gerade jetzt ein Gebet vor und du sprichst einfach laut nach und mit diesem Gebet nimmst du Jesus auf und nimmst seine Vergebung in Anspruch, okay? Also schließt einfach mal eure Augen. Jeder, der sonst auch hier sitzt, ihr könnt es gern zur Unterstützung auch mitbeten für die, die stehen, ja, dann ist es leichter für sie. Lass uns jetzt einfach zusammen beten und lass uns sagen, Vater im Himmel, ich danke dir, dass du mich nicht getrennt von dir lassen möchtest. Herr, ich war getrennt von dir. Von Natur aus bin ich ein Sünder. Und ich habe auch gesündigt. Und vielleicht habe ich dich enttäuscht. Vielleicht habe ich Dinge falsch gemacht. Ich habe gesündigt. Aber ich danke dir, Vater, dass du deinen Sohn Jesus Christus gesandt hast. Und dass er durch all dieses Leiden durchgegangen ist. Stellvertretend für mich. Und dass er meine Sünde auf sich genommen hat. Und so sage ich jetzt, Vater, ich nehme deinen Sohn Jesus Christus auf als meinen persönlichen Herrn und Erlöser. Und ich sage, Herr Jesus, von heute an bist du der Herr meines Lebens. Von heute an folge ich dir nach. Von heute an lass du mein Leben bestimmen. Und ich danke dir, Jesus, dass durch dein Blut mir alle meine Sünde vergeben ist. Ich nehme das jetzt in Anspruch. Ich nehme Sündenvergebung in Anspruch. Für alles, was ich falsch gemacht habe. Ich empfange jetzt deine Vergebung. Und ich empfange dein neues Leben, Jesus. Danke, Herr. Amen. Und jetzt bleibt einfach kurz stehen. Ich möchte einfach kurz jedem die Hand auflegen und wirklich den Heiligen Geist freisetzen in euch und euch zusprechen. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Ein neues Leben in ihm. Von Neuem geboren. Danke, Herr, für die Waschung der Wiedergeburt, die ihr Leben gerade jetzt neu macht. Herr, danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Heiliger Geist, für dein Wirken an dieser kostbaren Tochter Gottes gerade jetzt. Danke, dass du ganz tief in ihrem Innersten jetzt diese Gewissheit freisetzt, dass sie eine Tochter Gottes ist. So wie du sagst, dein Geist gibt unserem Geist Zeugnis, dass wir Kinder Gottes sind, Herr. Ich segne dich jetzt mit dieser Klarheit und mit dieser Gewissheit. Dir ist vergeben, das Blut Jesu hat dich gereinigt. Du bist neu. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Amen. Danke, Vater. Danke, Vater, für dein Wirken. Danke für deinen Geist, Herr. Danke, Herr, dass er gerade jetzt in dem Leben meines Bruders dieses Werk der Wiedergeburt, der Waschung, der Neuwerdung macht, im Geist. Halleluja. Es ist nicht sichtbar im Natürlichen zunächst, sondern es ist im Geist, aber es passiert im Herzen. Etwas geschieht im Geist. Die Bibel sagt, in dem Moment, wo wir Jesus in unserem Leben aufnehmen, wird unser Name hineingeschrieben in das Buch des Lebens. Ja? Jesus hat dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst ihm. Und gerade jetzt danke ich dir, Herr, dass ihr Name in das Buch des Lebens des Lammes eingeschrieben ist, Herr. Danke, Herr, dass sie zu dir gehört und niemand kann sie mehr von dir trennen, Herr. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ich gehe mal gerade hier durch. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für diesen wunderbaren Bruder jetzt, Herr. Danke, Herr, dass dein Wort die Wahrheit ist. Wer zu dir kommt, Herr, den wirst du niemals zurückweisen, Herr, sondern den nimmst du auf, Herr. Und danke, Herr, dass er in dir angenommen ist, Herr, in dir angekommen ist, Herr, und dass nichts und niemand ihn mehr von deiner Liebe trennen kann, Herr. Danke, Jesus, er gehört dir, er gehört dem Vater, er gehört Gott. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Heiliger Geist, für dein Wirken, Herr. Danke, dass du in ihm Jesus Gestalt gewinnen lässt, Herr, dass er groß wird in ihm, Herr. Danke, Herr, dass er dich immer besser kennenlernt, Herr. Danke, Herr, dass du ihn führst und leitest, dass du ihn an seiner Hand nimmst, Herr. Ihn Schritt für Schritt für Schritt leitest. So wie es heißt in Epheser 2, Vers 10, in Christus Jesus seid ihr geschaffen zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass ihr nur in ihn wandeln braucht. Danke dafür, Jesus. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater, für deine Herrlichkeit, Herr. Der Geist der Herrlichkeit ist auf ihr. Danke, Herr, für dein neues Leben, Herr. Herr, das in diesem Geist ist. Danke, Herr, dass du sie erfüllst mit deinem Geist, Herr. Mit dieser Klarheit und mit dieser Gewissheit, mit dieser Ausrichtung, Jesus. Ja, du bist ihr Herr, du bist ihr Erlöser. Sie gehört dir und du gehörst ihr. Danke, Jesus. Ja. Oh, Halleluja. Halleluja. Und ich spreche euch allen zu, in dem Namen Jesus, durch das Blut, das an Golgatha geflossen ist, euch ist vergeben, die Sünde ist vergeben, das Alte ist vergangen, ihr seid neu geworden. Halleluja. Halleluja. Lassen wir uns doch mal Jesus einen kräftigen Applaus geben. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Herr, für dein Wort. Halleluja. So wunderbar, so wunderbar. Und das ist erst der erste Teil, der da alle deine Sünden vergibt. So beginnt es im Psalm 103, Vers 3. Und dann schon im nächsten Vers heißt es, oder im nächsten Teilvers heißt es, der da heilt alle deine Krankheiten. Amen. Heißt Sündenvergebung, Heilung der Krankheiten. Das gehört in dasselbe Erlösungswerk hinein. Ja, die Basis für das, was wir hier machen, das ist ganz wichtig, dass ihr versteht, auch hier in den Heilungsräumen, die Basis, was wir hier machen, ist nicht einfach irgendeine Gabe, die irgendjemand von uns hat, irgendeine besondere Heilungsgabe oder so, sondern die Basis dessen, was wir hier machen, ist sein Wort. Ist das, was sein Wort sagt. Ja? Das heißt, im anderen Psalm, Psalm 107, in Vers 20 heißt es, er sandte sein Wort und heilte sie. Ja? Das heißt, wir machen uns bewusst, als Jesus Christus vor 2000 Jahren am Kreuz gestorben ist, da hat er nicht nur unsere Sünde getragen, sondern er hat auch unsere Krankheit getragen. Ja? Jesaja 53, Vers 4, sieht der Prophet Jesaja das voraus. Er schaut sozusagen vorausschauend auf das Kreuz und er sagt da folgendermaßen, er sagt, jedoch unsere Krankheiten, er hat sie getragen. Er sieht im Geist Jesus am Kreuz, das war ein Prophet, ja, sieht im Geist Jesus am Kreuz, hunderte von Jahren vorher, und er sieht ihn da und er sagt, jedoch unsere Krankheiten, er hat sie getragen und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Das war die erste Reaktion der Juden, als Jesus am Kreuz hing, war natürlich, hey, der ist von Gott gestraft. Ja? Das ist ja ein Fluch. Ja? Verflucht ist, wer am Holz hängt, heißt schon im Alten Testament. Also, der ist von Gott verlassen, der ist von Gott geschlagen. Aber, er sagt weiter in Vers 5, doch er war durchbohrt um unsere Vergehen willen, zerschlagen um unsere Sünden willen. Das hatten wir gerade, ja, der uns alle unsere Sünden vergibt. Zerschlagen um unsere Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Halleluja. Amen. Und dann im Neuen Testament, in Matthäus 8, Vers 17, wird dieser Vers zitiert. Ja, Matthäus 8, 17 wird es zitiert. Da heißt es dann, ja, als Jesus die Kranken heilt, heißt es, damit erfüllt wird, was durch den Propheten Jesaja gesprochen ist, und dann wird es folgendermaßen formuliert, dann wird gesagt, er selbst nahm unsere körperlichen Schwachheiten weg und trug unsere Krankheiten fort. Ja? Er selbst nahm unsere körperlichen Schwachheiten weg und trug unsere Krankheiten fort. Jesus. Jetzt überleg mal, wenn du, ich weiß nicht, wer alles mit Schmerzen zum Beispiel hergekommen ist oder mit einer bestimmten Krankheit, die vielleicht der Arzt benannt hat, Diabetes oder Parkinson oder MS oder Krebs oder was auch immer es ist, ja, egal wie diese Krankheit heißt, egal wie dieser Schmerz heißt, Matthäus 8, 17 sagt, er selbst nahm diese Krankheit weg und trug sie fort mit sich am Kreuz. Das heißt, wenn wir das glauben, wo ist dann jetzt diese Krankheit? Wo ist dann jetzt dieser Schmerz? Am Kreuz, weg. Nicht mehr auf dir. Amen. Nicht mehr auf dir. Letztendlich, Glauben heißt eigentlich nur, heißt, Glauben ist keine Gedankenakrobatik. Weißt du, wir tun dir hier auch nichts einsuggerieren, so nach dem Motto, okay, jetzt glaub ganz fest, dass du geheilt bist oder so, dass du dich anstrengst. Natürlich ermutigen wir dazu, dem Wort Gottes zu glauben, ist klar. Aber das ist keine eigene Leistung, ist keine Gedankenakrobatik, sondern Glauben heißt eigentlich ganz einfach, ich lasse mich in das hineinfallen, was das Wort Gottes sagt. Ja? Also wenn du heute hier bist und du hast ich meine, jeder von euch hat Sachen auf die Zettel geschrieben, ja, wegen was du gekommen bist, wegen was du gebeten möchtest, ja. Diese Dinge, die da draufstehen, ja, diese drei Sachen, die du da ja draufschreibst auf den Zettel, diese drei Sachen sind vor 2000 Jahren mit Jesus ans Kreuz gegangen und wurden von ihm fortgetragen. Das heißt, du kannst dir jetzt bewusst machen oder du kannst dich, man könnte auch sagen, du kannst dich da hineinfallen lassen. Okay, er selber nahm meine körperlichen Schwachheiten weg und trug meine Krankheiten fort. Das heißt, du lässt dich einfach da hineinfallen und du siehst, es ist nicht mehr auf mir. Es ist nicht mehr auf mir. Du kannst gerade mal beginnen, dich fallen zu lassen. Die Herrlichkeit Gottes ist schon hier am Wirken. Sein Geist bewegt sich schon. Du kannst dich einfach mal gerade da so rein, einfach so bewusst da reinfallen. Das kannst du mal deine Augen schließen. Und einfach mal bewusst sein, sieh einfach mal Jesus am Kreuz, ja, wie er da hing vor 2000 Jahren. Und mit ihm hing deine Krankheit dort. Ja, Jesaja hat in einem Vers vorher, den habe ich jetzt nicht vorgelesen, aber da hat er gesagt, dass sein Aussehen so war wie gar nicht mehr menschlich. So dass es also völlig entstellt war. Warum war sein Aussehen am Kreuz so entstellt? Weil jede Krankheit, jede Not, jeder Schmerz, den Menschen irgendwann mal jemals hatten oder jemals haben können, mit ihm da am Kreuz waren. Ja. Also sieh es auf ihm. Sieh es auf Jesus. Dein Schmerz wurde getragen. Dein Schmerz wurde weggenommen. Deine Bewegungseinschränkung. dein Gelenkproblem, ja, Halleluja, dein Augenproblem. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Lass uns mal gerade weiter da reinfallen. Ich fange gerade mal an zu beten, weil Gott ist schon am Wirken. Und Gott, auch hier im Heilungsraum 1 heilt er schon. Ja? Auch selbst ohne, dass ich dir die Hand auflege, heilt er schon. Weil er ist lebendig, er ist auferstanden. Und er ist dasselbe, sagt die Bibel, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und so wie er vor 2000 Jahren über diese Erde gegangen ist und die Kranken geheilt hat, so geht er heute noch über diese Erde und heilt. Genau so, weil er lebt. Ja? Und er ist hier und er sagt, wie ich es vorher gesagt habe, dieselbe Herrlichkeit, Vater, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Und so danke ich dir, Vater, dass deine Herrlichkeit hier ist heute Nachmittag, Herr. Und in deiner Herrlichkeit kann sich Krankheit nicht halten. Ja, lass die einfach fallen. Sieh einfach mal die Dinge ziehen. Einfach lass einfach mal los. Das, was du mitgebracht hast, lass einfach mal los. Sieh es einfach mal auf Jesus gehen. Ja, und wir sagen jetzt, Vater, in dem Namen Jesus danken wir dir, Herr, dass deine Herrlichkeit jede Person in diesem Raum übernimmt, Herr. Und in Jesu Namen befehle ich jetzt Schmerzen, dass sie die Körper verlassen. Ich befehle jedem Schmerz, der sich irgendwo im Körper festgesetzt hat, jetzt diesen Körper zu verlassen. In Jesu Namen. Bandscheibenschmerzen verlassen jetzt den Körper. In Jesu Namen. Ja, ein verschobenes Steißbein kommt in die Ordnung Gottes. Gerade jetzt das Steißbein kommt in die göttliche Ordnung. Ja, in Jesu Namen. Ja, die Schmerzen im Schultergelenk, die gehen jetzt raus. In Jesu Namen. Deine Knie, ich sehe, wie Knie gerade jetzt, Knie berührt werden. Da war eine Entzündung drin in einem Knie. Ich glaube, das ist das linke Knie und da ist eine Entzündung drin. Und Gott berührt dich gerade jetzt. Wir sind jetzt in diesem Raum des Geistes und der Herrlichkeit. Ich kann die Dinge sehen, einfach die Gott jetzt tut. Jemand ist hier und du hattest einen Schleier vor den Augen und hast deswegen schlecht gesehen, einfach wie durch einen Schleier durch. Und Gott berührt jetzt deine Augen. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für dein Wirken. Eine Hüfte wird eingerenkt. Hüftdysplasie, Hüftfehlstellung kommt in die Ordnung Gottes. All diese Dinge beginnen jetzt zu passieren. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Jemand hat Tumore im Körper. In Jesu Namen. Ich befehle diesen Tumoren, dass sie sich auflösen jetzt. Durch die Kraft des Heiligen Geistes. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Jeder Tumor löst sich auf in dem Namen Jesus. Jeder Ansatz von Parkinson, in Jesu Namen, alles was zerstört worden ist an Zellen im Gehirn, in Jesu Namen, es bildet sich neu jetzt in der Herrlichkeit Gottes. In seiner Herrlichkeit ist diese kreative Kraft, die Dinge neu macht, die Dinge neu schafft. Halleluja, danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus, Herr, danke Jesus, danke Herr, dass Bewegungseinschränkungen verschwinden, Herr, aus den Gelenken, Herr, aus der Halswirbelsäule, auch HWS-Syndrom, so dieses Schleudertrauma in Jesu Namen geht jetzt raus. Danke Vater, sieh es einfach ziehen, sieh es einfach, wie es dich verlässt und auf Jesus ist, wie es auf Jesus ist. Halleluja, in Jesu Namen. Symptome, verlasst diese Körper jetzt in Jesu Namen. Halleluja, in Jesu Namen. Und jetzt kannst du einfach mal beginnen. Einfach beginnen, wenn du etwas vorher nur unter Schmerzen bewegen konntest, dann kannst du einfach gerade jetzt beginnen, das zu bewegen. Beweg's einfach mal. Oder wenn du nicht stehen konntest oder nicht aufstehen konntest, dann steh einfach mal auf. Wenn du deinen Arm nicht bewegen konntest, dann beweg einfach mal deinen Arm. Wenn du dein Knie nicht bewegen konntest, steh einfach mal auf und beweg dein Knie. Ja, weil das sind jetzt Dinge, die sich jetzt lockern, das sind Dinge, die sich lösen, ja, vielleicht auch auflösen, Knoten, ja, eine verdickte Schilddrüse oder sowas, ja, in Jesu Namen, es wird kleiner, es schrumpft, ja, die Herrlichkeit Gottes ist hier, er ist am Wirken, er macht es, ja, aktivier es gerade jetzt, ja, wo du einfach dich ausgestreckt hast, dass du geheilt wirst, aktivier es gerade jetzt, wenn du einen Schleier hattest vor den Augen, dann schau einfach mal raus ins Licht, weil dann siehst du es. Ja, dann kannst du es feststellen, dass der Schleier weg ist. Ja, wenn du Dumpfheit im Ohr hattest, dann schnackel einfach mal in deinem Ohr und schau mal, ob es lauter geworden ist, ob es klarer geworden ist, okay? Halleluja, danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus. Ja, Gott ist schon am Wirken. Wer merkt denn schon, ihr könnt weiter testen, einfach weiter reingehen. Wer merkt, dass Schmerzen, die vorher da waren, deutlich zurückgegangen sind oder ganz weg sind? Wink einfach mal mit der Hand, sodass ich sehen kann, da waren vorher Schmerzen da. Und jetzt bei dir, wo waren die Schmerzen gewesen? Da war das Steißbein? Nee. Lendenwirbelsäule. Okay. Und wie stark war der Schmerz von 1 bis 10? 10 ist das Stärkste? 6. 6, okay. Und jetzt, steh mal auf und geh mal wieder runter. Genau. So, und wie ist es? Jetzt ist nur noch 3 bis 4, das heißt, es ist deutlich weniger geworden. Ha, die Hälfte ist schon weg. Danke, Jesus. Danke. Ja, beweg es weiter in Jesu Namen. Voll, ist ganz weg. Wer merkt noch, dass Schmerzen zurückgegangen sind, Probleme, Bewegungseinschränkungen bei dir? Was ist bei dir passiert? Am linken Knie. Bitte? Am linken Knie. Am linken Knie. Ah, das war das, was ich hatte vorher, ja? Das war das Wort der Erkenntnis, ja? Und jetzt? Merke ich gerade gar nichts. Gar nichts? Wow. Stark. Pass mal auf. Wie war das gewesen? Hattest du permanent Schmerzen gehabt? Also ich hatte immer wieder Schmerzen, ja. Abnutzung dritten Grades. Okay. Genau. Und als du hierher kamst, hattest du auch Schmerzen im Knie? Hatte ich immer wieder Schmerzen. Nicht jetzt fortlaufend, aber immer wieder. Aber während du jetzt hier saß, hattest du immer wieder Schmerzen, ja, genau. So wie so pulsieren. Und jetzt? Eben gerade nicht. Nichts mehr. Beweg's mal weiter. Ja. Halleluja. Danke, Jesus. Geben wir ihm die Ehre. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Amen. Amen. Amen. Wer hatte denn diese Probleme? Ich hatte das ziemlich klar gesehen. Jemand hat ein Problem mit dem Steißbein auch. Wer hat ein Problem mit dem Steißbein gehabt, als du herkamst? Ja? Problem mit dem Steißbein. Also das ist da unten. Ja? Also entweder beim Sitzen irgendwie Schmerzen da drauf. Also hatte da jemand Probleme? Vielleicht ist noch nicht weg jetzt der Schmerz, aber du bist hergekommen mit diesem Problem, weil Gott möchte das berühren. Das hatte ich irgendwie ganz stark. Okay. Ich habe hier hinten. Ah, ja. Ich weiß nicht, ob es das Steißbein ist. Ja, das ganz unten halt, ja? Also hier. Ja, ja, genau. Aha. Ist immer noch. Da hattest du noch Schmerzen, ja? Oder hast noch Schmerzen. Pass mal auf, bleib mal gerade so sitzen, wie du bist. Streck mal kurz deine beiden Beine aus. Genau. Ja, lass mal sehen. Okay. Ja, ist etwas unterschiedlich, ja? Bisschen verschoben, nicht viel, 1 Zentimeter etwa. Guck, siehst du das? Das wusste ich gar nicht. Ja, das ist wahrscheinlich vom der Steißbein, deswegen der Schmerz, ne? Ja, okay. Lass mal ganz locker. Vater, in dem Namen Jesus. Oh, es kommt schon. Danke, Jesus. Schon da. Es geht schnell. Halleluja. Okay, steh mal auf. Okay, wie fühlt es sich jetzt an? Beweg's mal. Mhm. Wie ist jetzt? Ist besser. Ja, Amen. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Ja? Ist überhaupt noch was da? Oder wie stark ist es zurückgegangen? Ist es... Also, ich glaube, es ist gar nichts mehr da. Es ist gar nichts mehr da. Halleluja. Amen. Das glauben wir auch. Amen. Da stellen wir uns drauf. Halleluja. Preist den Herrn. Danke, Jesus. Gott ist gut. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ist jemand hier und du hattest einen Schleier vor den Augen, entweder grauer Star oder grüner Star oder irgend sowas? Du hattest einen Schleier vor den Augen? Ja, und schau mal jetzt ins Licht. Ich sehe ihn immer noch. Du siehst ihn immer noch. Nicht mehr lang. Pass auf. Weil das hatte ich, das Gottes Heil. Wenn ich jetzt meine Hand da drauf lege und da einfach kurz reinspreche, dann werde ich kurz beten und dann nehme ich die Hand weg und dann schaust du ins Licht und dann wird er nicht mehr da sein. In Jesu Namen danke ich dir, Vater. Ich danke dir, Herr, für deine heilende Kraft, die jetzt in diesen Augen wirkt, Herr. Und ich befehle diesem Schleier jetzt von diesen Augen zu verschwinden. Jede Wurzel dieses Schleiers, Linsentrübung, was auch immer, Augeninnendruck, der nicht normal ist, was auch immer die Ursache ist, kommt jetzt in die Ordnung Gottes, in dem Namen von Jesus, jetzt durch die Kraft des Heiligen Geistes, in Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. So, jetzt nehme ich gleich die Hand weg und dann schaust du einfach gleich raus zum Fenster, da wo das Licht ist, weil dann kannst du es am besten feststellen. Ja, in Jesu Namen, der Schleier löst sich komplett auf, die Augen normalisieren sich komplett. Jetzt in Jesu Namen. Halleluja. Okay, schau raus. Wie ist es jetzt? War das nur in einem Auge? Mhm, okay. Linke. Okay, dann halte ich das zu. Okay, jetzt. Wie ist es jetzt? Immer noch. Ist noch gleich oder ist weniger geworden? Das ist so ein Fleck quasi, so mit im Sichtfeld. Ah, okay. Und wenn die Nacht, und der geht immer mit, so wie ich das Auge bewege. Okay. Pass auf, dann gehe ich nochmal da drauf, auf das Auge und auf den Fleck, in Jesu Namen. Danke ich dir, Herr. Also das ist ein richtig dunkler Fleck oder ist es ein Schleier? Nee, das ist ein Schleier. Das ist ein Schleier, aber das ist nur in einem bestimmten Bereich des Auges. Ja. Okay. In Jesu Namen. Dieser Schleier löst sich jetzt auf durch die Kraft des Heiligen Geistes. In Jesu Namen. Jetzt blindmachender Geist, verlass jetzt dieses Auge in Jesu Namen. Danke, Vater. Jetzt. Kannst du mal sagen? Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Jetzt. Ah. Ja. Löst dich. Halleluja. Okay, jetzt halte ich dazu. Und jetzt schau nochmal. Wie ist es jetzt? Ist es weniger oder ist es? Es ist weniger. Ist es weniger? Ja. Mhm. Preis den Herrn. Danke, Jesus. Es ist weniger. Amen. Danke, Jesus. Ja, so war es bei Jesus auch mal. Da wurde es auch erst weniger und dann wurde es ganz gut. Mhm. Also ich bete jetzt noch ein letztes Mal und dann glauben wir, dass es für uns ganz gut wird. Du bist ja auch noch im Heilungsraum 2. Ja. Danke, Jesus. Ja, wir glauben dir, Herr, dass dieses Auge, bevor sie diesen Heilungsraum verlässt, dass es komplett normal ist, Herr. Danke, dass du dein Werk tust und dass dieser Fleck sich komplett auflöst. In Jesu Namen. Amen. Amen. Amen. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Ja, Amen. Immer besser. Halleluja. Danke, Jesus. Gott ist dran. Danke, Jesus. Gebt mir ihm die Ehre für alles, was er tut. Halleluja. Hat noch jemand jetzt festgestellt, dass sich was verändert hat? Ja, was hat sich bei dir verändert? Bei dir hat sich Sehen verändert, okay? Ein bisschen, ja. Was war da? Das ist immer schon verschleiert wegen Hornhautverkrümmung. Hornhautverkrümmung, okay, und jetzt? Ja, ist einfach besser. Jetzt ist es klar, oder? Nein, schon, ich sehe jetzt mit beiden Augen besser, weil das ein bisschen heller geworden ist. Ist heller geworden, da wo die Hornhautverkrümmung war. Das heißt, es wirkt sich auf dein komplettes Sehen aus. Genau. Preis den Herrn, danke Jesus, Amen. Das ist Gott, verstehst du? Ich habe ihm gar nicht die Hand aufgelegt, aber Gott macht es. Ja? Ich habe ihm nicht die Hand aufgelegt, Gott macht es. Halleluja. Bei dir ist was passiert? Ja, ich habe vorhin, längeren Fahrt, ich habe schon lange so Achillessehnenprobleme gehabt. Ja. Die waren jetzt in letzter Zeit zwar besser, aber nach der längeren Fahrt bin ich dann aufgestanden, da tat es wieder weh. Und dann dachte ich so, oh nein, es kommt wieder zurück. Mhm. Und jetzt bin ich gerade aufgestanden, war alles weg. Alles weg. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Du kannst mich nachher fragen. Was ist passiert? Das zweite Mal schon komme ich im Gloriehaus und ich merke, wenn sie mir die Hand auflegen, passiert irgendwas mit mir, was ich nicht erklären kann. Ja. Ich möchte schlafen. Was ist das? Was passiert da mit mir? Mein Gehirn arbeitet nicht mehr. Es ist wie wenn so ein ganz tiefer Frieden auf dich kommt so, und die Gedanken zur Ruhe kommen. Wie Narkose. Mhm. So. Wie Narkose. Ja. Amen. Ja. Ich glaube, Gott macht es, weil du das brauchst, weil deine Gedanken zur Ruhe kommen müssen. Genau, das ist es. Du hattest zu viel Gedanken, genau. Und deswegen macht Gott es einfach. Die Kraft Gottes wirkt unterschiedlich. Gott weiß genau, was du brauchst. Und du brauchst offensichtlich gerade dieses Runterfahren in deinen Gedanken. Ja. Deswegen macht er das. Einfach noch mehr davon, Herr. Gib mir noch mehr davon, Herr. Gib mir noch mehr. Danke, Jesus. Halleluja. Wow. Ist das nicht wunderbar? Halleluja, jetzt sind wir schon so richtig eingesaugt in der Herrlichkeit Gottes, in der Gegenwart Gottes. Ich glaube, jetzt seid ihr schon echt gut vorbereitet für den Heilungsraum 2, in den ihr jetzt dann gleich runtergehen dürft. Die Silvi wird euch das gleich den Weg zeigen, aber ich sag vorher noch ein paar Sachen dazu. Zum einen im Heilungsraum 2, das ist ja unser Soaking- und Gebetsraum. Das heißt, im Heilungsraum 2 sind Heilungsteams, die bereit sind, einfach auf euch zuzugehen und euch zu dienen. Dafür habt ihr diesen Zettel ausgefüllt. Die werden euch dann einfach bitten, dass ihr ihnen den Zettel gibt, dass sie das anschauen können, was die Punkte sind. Und dann werden sie euch in der Kraft Gottes einweichen und für euch beten. Und ähnlich wie ich das auch jetzt schon begonnen habe zu tun, Hand aufzulegen und so weiter. Und euch einfach dienen mit der Gabe der Heilung und auch der Wunderwirkung. Und ihr werdet da weiter empfangen und da werden ganz, ganz viele Wunder passieren, die jetzt vielleicht begonnen haben, aber die dort komplettiert werden. Und die Sache ist die, in diesem Heilungsraum 2 ist nicht nur das Team, das es betet, sondern es ist auch ein Soaking-Raum. Ja, das heißt, wir werden eingeweicht in der Gegenwart Gottes, in der Herrlichkeit Gottes. Das heißt, ihr seid eingeladen, euch zu entspannen, einfach auf Gott zu schauen. Ja, das sind Liegestühle, da könnt ihr euch in den Liegestuhl setzen, könnt ihr euch auf den Boden legen, das sind Decken, könnt ihr euch auf den Boden legen. Ihr könnt auch Abendmahl nehmen, da ist Abendmahl vorbereitet, ja, die Becher stehen da, könnt ihr euch einfach nehmen, ja, und dann einfach das Abendmahl feiern, für euch selber, ja, mit Jesus. Denn die Phase im zweiten Heilungsraum ist ähnlich lang wie die hier, also so 35 Minuten, und während dieser Zeit wird etwa 8 Minuten für euch gebetet, persönlich. Das heißt, die Heilungsdiener kommen auf euch zu. Ihr braucht nicht keine Angst haben. Für jeden wird gebetet. Es kommt auf jeden jemand zu. Also seid nicht ungeduldig, wenn ihr nicht gleich die Ersten seid, die drankommen, weil es ist nicht für jeden ein Heilungsteam da, sondern es ist praktisch, für jeden sind 8 bis 10 Minuten Zeit vom Heilungsteam. Das Heilungsteam kommt auf euch zu. Es sind immer 2 Leute, die kommen auf euch zu und dienen euch diese 8 bis 10 Minuten davor. Könnt ihr euch einfach relaxen, Zeit mit Gott haben im Geist, Abendmahl nehmen, ja, einfach die Atmosphäre genießen, euch auf Gott ausrichten. Danach könnt ihr das Gleiche tun, ja, einfach ganz relaxed, ganz locker. Und dann nach 35 Minuten wird die Astro dann sagen, okay, jetzt ist der Heilungsraum 2 beendet und dann wird euch der Ordner dann in den Heilungsraum 3 führen, wo dann meine Frau euch erwartet, die euch darüber ein bisschen was sagen wird, wie man geheilt bleibt, auch um darauf stehen zu bleiben, auf dem, was ihr empfangen habt. Okay? So, also das ist der Ablauf. Und dann haben wir ja morgen noch um 10 Uhr unseren Herrlichkeits- und Wundergottesdienst, der auch zu diesem Wochenende dazugehört. Da geht es auch nochmal um Heilung. Und wir haben es manchmal auch schon erlebt, dass Leute, die einfach am Samstag hier, da hat Gott begonnen und da sind schon die ersten Sachen passiert. Und am Sonntag sind dann nochmal Sachen passiert. Also das ist sozusagen die Komplettierung dessen, von was heute hier passiert ist. Also da lade ich euch ganz herzlich dazu ein. Seid da unbedingt mit dabei morgen um 10 Uhr. Das ist ganz speziell. Das haben wir immer nur im Zusammenhang auch mit diesen Heilungsräumen oder immer nur zu speziellen Terminen haben wir diese Heilungs- und Wundergottesdienste. Also seid da dabei morgen um 10 Uhr.